Was heißt mit Ergebung zu beten? Es heißt, dass wir uns in den Willen Gottes fügen müssen, der weit besser weiß als wir, was alles zu unserem ewigen Heil notwendig ist, auch für den Fall, dass unsere Gebete nicht erhört werden sollten. Ne? Liebe Gott weiß schon, was gut für uns ist und er gibt uns dann entsprechend Gaben oder Güter, die uns für den Himmel helfen, uns helfen, unseren Weg zum Himmel zu gehen. Nicht irgendwie sonst. Aber manches bildet man sich halt ein oder ist auch wirklich so, dass man es nicht erlangt. Aber da muss man sich eben dem Willen Gottes fügen, ergeben und das Leben ihm Gott überlassen, was er uns wann gibt. Ja. Das schließt natürlich auch im geistlichen Neid aus. Neid auf die Gnaden anderer, die man bei anderen sieht, die sie erlangt haben. Die kann man nicht neidig sein, weil das geht ja nicht. Wäre noch schöner. Der liebe Gott ist frei, jedem zu geben, was er will.